Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Meldegesetz im Vermittlungsausschuss. Weitere Nachbesserungen beim Datenschutz nötig. Der Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestags stimmt heute am 26. Februar 2013 über das neue Meldegesetz ab. Die Piratenpartei Deutschland begrüßt die bereits letzte Woche von der Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses vorgeschlagene Abklär von der Widerspruchslösung, sieht aber weiterhin starken Nachbesserungsbedarf. So sollen die Meldeämter in Zukunft Daten nur noch weitergeben dürfen, wenn die Bürger entweder den Unternehmen oder den Meldeämtern ihre Einwilligung dazu erteilt haben. Ob eine solche Einwilligung bei anfragenden Unternehmen überhaupt vorliegt, sollen die Meldeämter jedoch nur in Stichproben überprüfen. Dank massiver Proteste der Bevölkerung wurde die Widerspruchslösung zum Glück wieder zu den Akten gelegt. Trotzdem hat der vorgeschlagene Kompromiss Schwächen in der Praxis. So wird sich die Frage stellen, wie Meldeämter effektiv prüfen wollen, ob den Unternehmen tatsächlich eine rechtlich einwandfreie Einwilligung der Betroffenen zur Datenweitergabe vorliegt. Lediglich über Stichproben schwarze Schafe herauszufischen reicht nicht aus. Es ist jetzt bereits absehbar, dass den Behörden viele Datensünder ungeprüft durch die Maschen schlüpfen werden, erklärt Katharina Nokun, Beauftragte für Datenschutz der Piratenpartei Deutschland. Verbraucherschützer haben wiederholt darauf hingewiesen, dass viele von Unternehmen vorgelegte Einwilligungen zur Datenweitergabe rechtlich nicht einwandfrei sind. Laut Datenschutzverbänden haben die meisten Betroffenen gar keinen Überblick darüber, wo sie einmal aus Versehen eingewilligt haben. Einwilligungen lauern nicht selten im Kleingedruckten. Weiterhin werden viele Einwilligungslösungen praktiziert, die rechtlich nicht zulässig sind. So Nokun weiter. Ohne starke Auskunftsrechte und Informationspflichten in Bezug auf die Datenweitergabe wissen viele Bürger oft gar nicht, dass ihre Daten weitergegeben oder abgefragt wurden. Eine Beibehaltung von Vermieterbescheinigungen und die Hotelmeldepflicht würde den Eindruck unterstreichen, dass hier ein halbherziges Flickwerk statt eines mutigen Neustarts vorgelegt wird. Der neue Gesetzentwurf zum Melderecht soll die bisherigen Landesgesetze ersetzen und könnte schon 2015 in Kraft treten. Der Koalitionsentwurf zur Neuregelung des Meldewesens geriet bereits im Sommer 2012 in die Kritik, als eine kurzfristig eingebrachte, umfassende Änderung eine großzügige Datenweitergabe durch die Meldeämter ermöglichen sollte. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.